I'm going to show you a few verses on the Leinwand. Ich möchte euch ein paar Verse aus der Bibel an der Leinwand zeigen. On the Beamer. Also am Beamer. And today I want to talk about the power of expectancy or expectation. Und ich möchte über die Macht der Erwartung sprechen heute. And how the joy of our Christian life is directly linked to what we expect from life. Und wie die Freude im christlichen Leben direkt mit dem in Zusammenhang steht, was wir uns von diesem Leben erwarten. So let's look at a few verses that I wrote out. Das sind ein paar Verse, die mir wichtig waren. This starts in James chapter 4 verse 1. Und das fängt im Jakobusbrief an, Kapitel 4 Vers 1. What causes fights and quarrels among you? Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter Don't euch? They come from your desires that battle within you? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Do you want something but don't get it? Ihr gelüstet und habt nichts. You kill and covet, but you cannot have what you want. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. You quarrel and you fight. Ihr streitet und krieget. And here's our principle. Und hier kommt das Prinzip. You do not have because you do not ask God. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. And we have a few more verses. Just stay right there. You do not have because you do not ask God. Ihr habt nichts, weil ihr nicht Gott bittet. I wonder what the percentage will be when we stand before Jesus and he examines our life. Und ich frage mich, wie hoch der Prozentsatz sein wird, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen und er unser Leben anschaut. How much of what he intended to give us? Wie viel wäre da gewesen, dass er uns geben wollte in unserem Leben? Did we have? Und wie viel haben wir tatsächlich bekommen? Wie viel haben wir tatsächlich erlebt? Und der Grund ist, warum wir nicht all das empfangen haben von Gott, weil wir nie darum gebeten haben. Denkt einmal an den älteren Sohn in Lukas Kapitel 15. Der jüngere Sohn kehrt nach Hause. From living a crazy life. Kehrt nach Hause zurück und hat eine ganz verrückte Zeit hinter sich. The big calf, the fat calf, und der Vater lässt das Mastkalb schlachten, makes a party, macht ein Riesenfest. The older brother comes in from the field, und der ältere Bruder kommt von der Feldarbeit and nach Hause so angry, und ist so wütend. And he says to his father, you, und er sagt zu seinem Vater, du, like my brother comes back and you kill the fatted calf. Mein Bruder kommt zurück und du lässt das Mastkalb schlachten. And then he makes this accusation. Und dann beschuldigt, macht er diese Anschuldigung. You never even gave me a goat. Du hast mir nicht einmal eine Ziege zum Schlachten gegeben. Why? Warum nicht? Because he never asked. Weil er ihn nie darum gebeten hat. It was as simple as that, son. Es war so einfach. Everything I had was yours. Mein Sohn, alles, was ich besitze, just, war sowieso deins. Never asked. Du hast einfach nie darum gebeten. Let's go further. Schauen wir ein bisschen weiter. Now here's a second problem. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Und dann geht's weiter. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. That you may spend what you get on yourself. Auf das ihr es in euren Lüsten vergeudet. Lord, I want to get married so bad. Herr, ich möchte gerne so gerne heiraten. I want to get married so bad. I've asked you 1,000 times. Und ich habe dich vielleicht schon 1,000 Mal darum gebeten. Who do you want to get married for? Für wie? Ja, warum willst du heiraten? For you or for both of you? Für dich oder für euch beide? You want to get married to give or to get? Möchtest du heiraten, um zu empfangen oder um etwas zu geben? If I grant this wish, you're going to ruin that guy's life. Wenn ich dir diesen Wunsch gewähre, vielleicht zerstörst du das Leben dieses anderen. And here's just a tip. This is my personal Rob Prokop tip. Und das ist ein ganz persönlicher Tipp von mir jetzt. Der kommt. If you're a girl, wenn du eine Frau bist, and you want to find a boyfriend, und du möchtest gerne einen Freund haben, dress with less clothes. Dann zieh dich einfach dünner an. If you want to find a husband. Wenn du einen Mann finden willst, dress with more clothes. Dann zieh dich dicker an. That's just my tip. Das ist einfach nur mein persönlicher okay. Tipp. If you're a guy and you're looking for a girlfriend, wenn du ein Bursche bist und auf der Suche nach einem Mädchen, look for the one with less clothes. Dann such dir die aus, die weniger anhat. If you're looking for a spouse, wenn du ich nach einem Partner, nach einer Partnerin umschaue, dann schaue ich nach der, um die ein bisschen okay, mehr an. Okay, nur ein kleiner Tipp von mir persönlich. Let's go further. Now look at John 15:7. Johannes 15, Kapitel 7. If you remain in me and my words remain in you. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Two conditions here. Und das sind zwei Bedingungen, die hier gestellt First sind. First one is if you stay in fellowship with me. Die erste ist, wenn du in einer Gemeinschaft mit mir bleibst. My translation would be this. Meine Übersetzung wäre folgende. If you spend time with me. Wenn du Zeit mit mir verbringst. If you spend time with me. Wenn du Zeit mit mir verbringst and my words are in you. Und meine Worte in dir sind, yeah, another translation. If you spend time with me and you meditate in my word. Oder vielleicht könnte man es noch anders bringen. Wenn du Zeit in meinem Wort verbringst und darüber nachdenkst, no, if you spend time with me, aber wenn du Zeit mit mir verbringst meditating in my word, und über mein Wort nachdenkst, ask whatever you wish, dann bitte um was du auch willst and it will be given und es wird dir gegeben werden. How can God say that? Wieso kann Gott so etwas behaupten? Because if I'm in intimate fellowship with God, denn wenn ich in einer ganz engen Beziehung mit Gott stehe, God knows that the things I ask for are going to be the right things. Dann weiß Gott auch, dass die Dinge, worum ich bitte, die richtigen Dinge sein werden. Ich kann nicht in einer ganz engen Beziehung mit Gott stehen und dann um etwas ganz Absurdes bitten. Denn ich werde spüren, was die wichtigsten Dinge sind im Leben, um die ich bitten sollte. Als Gott zu Salomon sprach, in 2 Kings chapter 1 Kings chapter 3. Und wir finden das in 2. Könige 3. He said, ask anything you want. Er sagt, Salomon, bitte um was du willst. Can you imagine that? If God said to you, ask anything you want. Stell dir das mal vor, Gott sagt dir, bitte um was du auch willst. On the way home today from church, God appears and says, ask anything you want. Auf dem Weg nach Hause von der Kirche kommt Gott zu dir und sagt, du wünschst dir irgendwas. Endlich. A husband. Endlich, einen Mann bitte. That's all I want. Das ist alles, was ich will. And God says, that's it? Und Gott sagt, das war's? That's your whole life? Das ist dein ganzes Leben? What would you ask for if you had one thing to ask for? Worum würdest du bitten, wenn du nur einen Wunsch frei and hättest? Solomon asked for wisdom. Und Salomon bat um Weisheit. And God said, amazing. Und Gott sagte, wow. Wahnsinn. Incredible. The fact that you asked for that. Und Gott spricht dann weiter an die Tatsache, dass du um das gebeten hast. Deshalb werde ich auch all das mit einschließen, die Dinge, die du nicht, um die du nicht gebeten Let's hast. Go to the next one. This is to my Father's glory. Am Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, that you bear much fruit. Dass ihr viel Frucht bringt. Showing yourselves to be my disciples. Und ihr werdet meine Jünger werden. Bearing fruit. Frucht zu bringen. Influencing this world with godliness. Einen Einfluss zu haben in dieser Welt mit Glauben, mit Gottseligkeit. I want to spend the rest of my life. Ich möchte gerne den Rest meines Lebens. Convincing people that they should spend an hour a day with God. Damit verbringen, um Leuten zu erzählen, dass sie eine Stunde am Tag mit Gott verbringen I've sollten. Learned a number of things doing, I'm on my 58th day today. Und ich bin heute bei meinem 58. Tag. And so is my wife somewhere around there. Und meine Frau auch so circa. And a bunch of other people have written me emails that it's revolutionized their life. Und viele andere haben auch gesagt, dass es ihr Leben revolutioniert hat. It's the most wonderful time of the day. Es ist wirklich die tollste Zeit des Tages. And God is always there. Und Gott ist immer da. Und now I understand his unfailing love better. Und jetzt verstehe ich auch seine Liebe besser, die nie versagt. Because in no matter what condition I come to God in, denn egal in welchem Zustand ich zu Gott komme, he never fails to meet me there. Er versäumt es nie, mich in dieser Stunde zu treffen. Let's go a little further. Luke 11:9. Lukas 11, Vers 9. So I say to you, ask and it will be given to you. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Seek and you will find. Sucht und ihr werdet finden. Knock and the door will be open to you. Klopft an und es wird euch aufgetan Now, werden. This is a command to do something repeatedly. Und das ist ein Befehl, etwas öfters zu tun. So it could, oder wiederholt zu tun. Start asking and keep asking. Aber man kann es auch so übersetzen, fangt an zu bitten und bittet immer weiter. Start seeking and keep seeking. Beginnt zu suchen und sucht start weiter. Knocking and keep knocking. Fangt jetzt an anzuklopfen und klopft weiterhin Let's an. Go a little further. Now this comes from 2 Kings 13. Das ist aus dem zweiten Buch Könige, this Kapitel story 13. About a king, eine Geschichte eines who Königs, is not really walking with God so much. Der nicht wirklich so mit Gott geht. He's actually not a good king. Eigentlich ist es kein guter König. But he's during the time of Elisha. Das ist zur Zeit des Elisa. His name's Jehoash. Und Joas ist sein Name. And Elisha is now dying at his home. Und er liegt zu Hause im Sterben. Elisha. And Elisa. The king finds out about it. Und der König hört davon. Now the king just suffered a great defeat. Und der König hat eine große Niederlage hinter sich. And the Aramites just obliterated his army. Und die Aramäer haben seine Armee wirklich schlimm zugerichtet. I mean, in verse 7 of this chapter it tells you what's left of the army. In Vers 7 dieses Kapitels liest man, was von dieser Armee übrig geblieben ist. Chapter 2 Kings 13 just what was left was 50 horsemen. Also was übergeblieben war, waren 50 Pferde, 10 chariots, 10 Kriegswagen and 10,000 footmen. Und 10,000 Mann zu Fuß. That was left of the whole army. Das war von der ganzen Armee übrig geblieben. So he goes to Elisha. Und so geht er zu diesem Propheten and Elisa. He says to Elisha, und er sagt zu Elisa, my father. Er sagt, mein Vater, the horsemen and the chariots, die Fußsoldaten und die Kriegswagen, like they've been destroyed. Sie wurden zerstört. Father, my father. Vater, I mean, don't leave me. Verlass mich jetzt what nicht. Will I do? Was soll ich jetzt tun? And Elisha, the sickly old man, und Elisa, dieser kranke alte Mann, he says, go get your bow. Er sagt, hol deinen Bogen. And then the king takes his bow and his arrow. Und dann kommt eben der König, hat seinen Bogen und seine Pfeile. And Elisha lays his hands on his hands. Und Elisa legt seine Hand auf seine Hände. He says, now open up the east window. Und er sagt, okay, öffne das Fenster da gegen Osten hin. And shoot an arrow und schieß einen Pfeil ab. Toward the east, Richtung Osten. Toward your enemy. Aus der Richtung, wo dein Feind herkommt. And then he does something else. Und dann tut er etwas weiteres. And then he said, take the arrows. Und dann sprach er, nimm die Pfeile. And the king took them. Und er nahm sie. And Elisha told him, strike the ground. Und er sprach zu dem König, schlage auf die Erde. So he struck it three times and stopped. Und er schlug dreimal und hielt inne. Look at the next verse. Nächster the Vers. Man of God was angry with him. Da ward der Mann Gottes zornig über ihn and sprach, said, you should have struck the ground five or six times. Du hättest fünf oder sechs Mal schlagen sollen. Then you would have defeated Aram and completely destroyed it. Dann würdest du die Syrer oder die Aramäer bis zur Vernichtung geschlagen now haben. You will only have three victories. Nun aber wirst du sie nur dreimal schlagen. But if you read the story, he said to him, he said, shoot the arrow to the east. Und wenn ihr diese Geschichte lest, dann seht ihr eben, er sagt, schieß den Pfeil gegen Osten. And he makes him a promise. Und er macht ihm ein Versprechen. You will have victory. Du wirst einen Sieg he said, davon you will have a complete victory. Du wirst einen vollständigen Sieg erringen. Now take your arrows and strike the ground. Und jetzt nimm deine Pfeile und schlag damit auf den Boden. And he just grabbed them and went, bum, bum, bum. Und er nimmt sie halt so und schlägt so dreimal auf den Boden. What was that? So, was war das jetzt? Is that all you believed? Ist das alles, ist das dein ganzer Glaube? Everything I just said to you? Alles, was ich dir gerade prophezeit habe? That's all that's affecting your body? Das ist alles, was aus dir rauskommt? That's all the expectation that you have? Das ist die ganze Erwartung, die du hast an then Gott? That's what you will receive. Dann ist es das auch, was du bekommen wirst. I just said to you, you will completely destroy them. Ich habe dir gerade gesagt, du wirst den Feind völlig vernichten. You and your 50 chariots, du und deine 50 Kriegswagen and 10,000 men und diese 10,000 will Mann go and defeat a whole empire. Werden ein ganzes Reich schlagen. But you're sitting there like, aber du sitzt so da nice. Und gehst und sagst, das ist ja angenehm. That's nice, Elijah, thank you. Oh, danke, Elisa. Now strike the ground. Okay, schlag auf den Boden. Okay. Okay. Boom, boom, boom. That's it? Das war's? That's it? That's all that the promise meant to you. Das ist alles, was dieses Versprechen dir bedeutet. I said you will have victory. Ich habe dir gesagt, du wirst siegen. And now I say you would have had victory. Und jetzt sage ich, du hättest den Sieg haben können. Because the promises of God, weil die Versprechen Gottes, are only ours to the degree that we possess them. Sind nur unsere Versprechen insoweit, als wir sie auch in Besitz nehmen. I was a believer since I was 4 years old. Und ich glaube an Gott, seitdem ich 4 Jahre alt bin. Ever since I learned to pray, I believed. Solange ich beten konnte, solange habe ich geglaubt. And because of the conflict between my mom and dad, und wegen des Konfliktes zwischen meiner Mutter und meinem Vater, I was a fervent prayer person in kindergarten. War ich jemand, der wirklich ernstlich und ernsthaft gebetet hat, schon im Kindergarten. Every single night on my knees, my whole entire childhood. Jeden Abend habe ich durch meine ganze Kindheit hindurch auf meinen Knien am Abend gebetet. But I never knew anything about the Holy Spirit. Aber ich habe überhaupt nichts über den Heiligen Geist gewusst. Do you know why? Und wisst ihr warum? Nobody ever told me. Weil es mir niemand erzählt hat. I had only possessed what I knew was available. Ich hatte nur das, was man mir eben erzählt hatte. And when I was 18 and someone told me that I could receive God. Und als ich 18 war und mir jemand sagte, dass ich Gott wirklich empfangen konnte, hat mein Herz wirklich angefangen zu schlagen. Und es hat nicht dreimal geschlagen. Es hat immer wieder geschlagen. Und als ich diesen Vers in Offenbarung Kapitel 3 gelesen habe, und das war an diesem Tag, und da steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand die Tür auftun wird, dann werde ich hineingehen. I said, come on in, Lord. Und ich habe gesagt, komm rein. We will live our lives. Wir werden unser Leben leben. And there will be so much more we could have experienced. Und es gibt so viel mehr, das wir hätten erleben können. But there was two problems. Aber es gab zwei Probleme. The word was not living in us. Das erste Problem war, das Wort hat nicht in uns gelebt. So we did not know it was available. Und so wussten wir gar nicht, dass diese Dinge zur Verfügung standen für uns. Two, when we found out it was available, we did not respond with expectation. Und das zweite Problem wird gewesen sein, dass als wir dann erfahren haben, was für uns bereit liegt, haben wir das nicht mit einer Erwartung angenommen. I would imagine that everyone here is a believer in Jesus Christ. Und ich würde annehmen, dass jeder, der hier ist, an Jesus Christus glaubt. Maybe one or two are struggling. Vielleicht sind ein oder zwei noch hin und her gerissen. But I wonder from everyone here tonight, how many people lived in the filling of the Holy Spirit this week. Aber ich frage mich, wie viele von uns hier haben diese Woche mit wirklich der Fülle des Heiligen Geistes gelebt? If you were not filled with the Holy Spirit this week. Wenn du diese Woche nicht wirklich gefüllt warst mit dem Heiligen Galatians Geist. Galatians 5:25. Galater 5 Vers 25. That in everything we would be led by the Holy Spirit in everything. Da steht, dass wir in allen Dingen geführt werden. The reason it didn't happen. Der Grund, warum es nicht passiert ist, weil wir nicht darum gebeten haben. As simple as that. Und so einfach ist das. You have not, ihr habt nicht, because you didn't ask. Weil ihr nicht bittet. Unless I ask God, wenn ich Gott nicht bitte, bitte füll mich, Herr. God wants to establish a relationship. Gott möchte diese Beziehung herstellen. You ask and I'll do it. Du bittest mich und ich werde es tun. You don't ask, wenn du nicht bittest, I don't do it. Dann tue ich auch nichts. You ask. Du bitte einfach nur. You get to know me. You ask. Du möchtest mich kennen, dann bitte darum. There is so much more power in that than we could ever imagine. Und da liegt so viel mehr Kraft in dieser Aussage, als wir uns überhaupt vorstellen können. And when we ask, say it out loud. Und wenn du um etwas bittest, dann sprich es laut aus. There's so much power, Proverbs 18:21. Es liegt so viel Kraft darin, Sprüche 18, Vers 21, in einem gesprochenen Wort. Spoken prayers are so much more powerful than just thought prayers. Gesprochene Gebete haben so viel mehr Kraft als nur Gebete in den Because Gedanken. Because it comes out of your mouth and it goes into your own ears. Weil du es selbst aussprichst und auch wieder hören kannst. And faith comes by hearing. Und der Glaube kommt aus dem Hören. And hearing by the word of God. Und das Hören aus dem Wort Gottes. Now, heißt es im Römerbrief. A few weeks ago or a month ago, I was doing a series on divine appointments. Vor ein paar Monaten habe ich eine oder ein paar Wochen habe ich eine Predigtserie gehalten über so göttliche Verabredungen. Und als ich diese Serie gemacht habe, divine appointments were like everywhere. waren wirklich so göttliche Verabredungen, die Gott gemacht hat für mich überall. I went to the park, ich bin in den Park gegangen und da war ein Mann auf dieser Parkbank und da saß noch nie jemand. Divine appointment. Und das war eine göttliche Verabredung. Next night, den Abend darauf, there's a guy walking down on the street with a dog. Nobody ever walks down that street with a dog. Der diese Straße runterging und seinen Hund ausführte und da geht normalerweise nie jemand mit seinem Hund. Überall waren diese Menschen. Picking apples off a tree. Das war so wie Äpfel pflücken von einem Baum. I preached to two girls sitting on a balcony from the middle of the street. Und ich habe zu zwei Frauen, die auf einem Balkon gesessen sind, von der Mitte der Straße aus gepredigt. Und sie haben angefangen mit mir zu reden. And I thought, this is an unbelievable way to live. Und ich habe gedacht, das ist wirklich eine unglaubliche Art, sein Leben zu führen. Und wisst ihr, was passiert? Nachdem ich diese Serie beendet hatte, haben diese göttlichen Verabredungen aufgehört. Ich bin in den Park gegangen und da war keiner. Und ich habe die Straße runtergeschaut und da war keiner. Ich hatte diese Erwartung, aber es war keiner da. Und wisst ihr, warum das so ist? Weil ich nicht darum gebeten habe. Not, you didn't ask. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. I was talking to, Steve Moore yesterday. Gestern habe ich mit Steve Moore gesprochen. He's a missionary here. Und er ist ein Missionar hier in Österreich. And he was saying, you know, I love that series about divine appointments. Und er hat gesagt, ich habe das echt gemocht, diese Predigtserie über göttliche Verabredungen. German. Ich spreche kein so Deutsch. I prayed, and then I was at the store. Und so habe ich gebetet und bin in ein Geschäft hineingegangen. Und wir waren zu zweit, ein zweiter Missionar war dabei. Und da kommt dieser Mann zu mir und fängt an, mit mir auf Englisch zu sprechen. Ich möchte gerne etwas kaufen. Oh, fragt mich, ob ich etwas kaufen möchte, und ich sage, nein, danke. Nein, bitte, also stören Sie sich, wir reden hier gerade über geistliche Dinge. Und dann ist er ins Auto gestiegen. And he heard ding, ding, und dann hat er diese Glocke in seinem Hinterkopf gehört. I sent that guy to you. Und die Stimme hat gesagt, ich habe diesen Mann zu dir geschickt. He even spoke your language. Der hat sogar deine Sprache gesprochen. But you were too busy. Aber du warst zu beschäftigt, to hear me. Um mich zu hören. Now these kind of experiences are so important. Und diese Art von Erfahrungen sind so wichtig, weil wir aus ihnen lernen. I got an email from Harry. Ich habe ein E-Mail bekommen. Er war letzte Woche in der Straßenbahn. And a woman walked in with packages. Und da war eine Frau, die ist mit so Einkaufs. And he said, the Holy Spirit said to me, Dinge gekommen und er hat gesagt, ich habe gehört, wie der Heilige Geist zu mir carry spricht. Her packages home. Trag ihr diese Einkaufssäcke nach Hause. But where does she live? Wo lebt die überhaupt? Wo wohnt die? So he's waiting and watching and und so hat er einfach gewartet, abgewartet. His tram stop comes. Und dann kam eben seine Haltestelle. And she starts to get out. Und sie steigt aus. But she turns to him and says, "Young man, can you put my packages on the ground?" Und sie wendet sich an ihn und sagt, junger Mann, könnten Sie mir helfen, diese Sackerl rauszustellen? Witness number two. Das war schon das zweite Zeugnis. So he gets out and he carries them all the way home for her. Der zweite Zeuge. Und er nimmt also diese Säcke und trägt sie für sie nach Hause. But he couldn't figure out what to say to her. Aber er konnte nicht rausfinden, was soll ich jetzt and mit ihr reden. And it was the most frustrating thing. He wrote me and said, "What would you have said?" Und das war das frustrierendste überhaupt an dem Ganzen. Und er hat mir geschrieben, was hättest du gesagt? I said, "I would have said, ma'am." Und ich hätte gesagt, ma'am. You don't have ma'am in lady, woman. Gnädige Frau. Yeah. In all of the things you've learned in your life. All die Dinge, die Sie in Ihrem Leben gelernt haben. Can you tell a young man like me? Ja, könnten Sie einem jungen Mann wie mir something about God? Etwas über Gott erzählen? No matter what she says, you're in the door. Und egal was sie gesagt hätte, man hätte den Fuß in der Tür gehabt. But you see, it's all learning. Aber es geht darum, zu lernen. Ich bin schon so oft frustriert worden. Gestern erst war ich mit meinem Nachbarn zusammen. Diesen einen Nachbarn, den wir durch den Hund kennengelernt haben. Und sie haben uns eingeladen zu ihrer anderen Wohnung. They gave us a tour of everything. Und haben uns alles gezeigt. Like we were family. Als ob wir also wirklich zur Familie dazugehören. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben and Tee we getrunken talking. Und haben ziemlich lange he geredet und hat angefangen, über den Krieg zu sprechen. And then he said this. Und dann hat er Folgendes gesagt. He said, you know, I witnessed 8,000 people being slaughtered. Er hat gesagt, ich habe das wirklich mitbekommen, wie 8,000 Menschen umgebracht wurden. He says, and if there's a God, Und wenn es einen Gott gibt, nobody knows for sure if there's a God. Und keiner kann sicher sagen, dass es einen Gott gibt, and I heard dang, dang, dang, und ich habe diese Glocke gehört, but I didn't know what to say. Aber ich habe nicht gewusst, mir ist nichts eingefallen, um was zu antworten. Und ich war da irgendwie total gelähmt. Do I say, I know God. Soll ich jetzt sagen, ich kenne Gott? I've lived in America all my life and never seen anybody killed. I know God. Ich bin in Amerika aufgewachsen, habe noch nie gesehen, wie jemand umgebracht wurde, aber ich kenne Gott. But I said, God, if you give me the same opportunity, I'll have something to say next time. Aber ich habe gesagt, Gott, wenn du mir nochmal eine Gelegenheit gibst, dann möchte ich gerne etwas sagen. This is all learning experience. Das ist einfach ein Lernprozess. We go and we ask God. Ja, wir gehen hin und wir bitten Gott um etwas. What do we want as a church? Was wollen wir als Gemeinde? What do we want to be in 10 years? Was möchten wir gerne in 10 Jahren sein? We're not going to be anything that we have not asked for. Wir werden nicht sein oder darstellen, worum wir nicht gebeten haben. We will be nothing that we've not asked for. Wir werden nicht sein, worum wir nicht gebeten haben. Do we want to see more unsaved people get saved? Möchten wir selbst Zeugen werden, wie mehr ungerettete Menschen erlöst werden? It will never happen unless we ask for it. Das wird aber nie passieren, wenn wir nicht darum bitten. Do we want to see miracles in our midst? Wollen wir wirklich ein Wunder erleben in unserer Mitte? We want to see people that are dying just come up and we lay hands and they get healed. Dass Menschen, die wirklich todkrank sind, dass wir ihnen die Hände auflegen und sie geheilt werden. It's happening in different parts of the world. Meine, es passiert ja in verschiedensten Erdteilen. It will never happen here unless we ask God as a church. Aber es wird nie hier passieren, wenn wir Gott nicht als Gemeinde darum bitten. And not half the church say no and half the church say yes. Und nicht auf die Art und Weise, dass die Hälfte der Gemeinde sagt, ja, wir wollen das und die andere nein. Wir wollen and then das nicht. 20% say no more new people, no more new people. Und dann sagen 20, nein, keine neuen Leute mehr. You know, I had someone say to me about a year ago. Also vor etwa einem Jahr ist einer zu mir gekommen. Who are all these new people here? Wer sind diese ganzen neuen Gesichter hier? This isn't even my church anymore. Das ist ja gar nicht mehr meine Gemeinde. Yeah, you know what? It's not your church anymore. Ja, wahrscheinlich goodbye. Ist es nicht mehr deine Gemeinde. Bye-bye. This is bye-bye. Jesus's church. Das ist die Gemeinde Jesu. And do we want to see people come to know him? Und die Frage ist, wollen wir es sehen, wie Menschen Gott kennenlernen? And we all say inside, yes. Und innerlich sagen wir alle ja dazu. But that's not good enough. Aber das ist nicht gut genug. We gotta say yes to God. Wir müssen ja zu Gott sagen. We gotta get along with God and we gotta say God. Also wirklich sich alleine mit Gott Zeit nehmen und zu Gott sagen, ja, ich möchte gerne sehen, wie Menschen gerettet werden. It's got to be in the culture of the community. Es muss wirklich so in dieser Kultur unserer Gemeinschaft sein. Nicht 15% und der Rest applaudiert dazu. Oder 20% und der Rest applaudiert. It's the culture. Es ist die Kultur. Wenn jemand getauft wird und die ganze Gemeinde sich mitfreut. And when Jesus says, if you abide in me, und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, if you spend time with me, wenn ihr Zeit mit mir verbringt and you meditate on my word, und über mein Wort nachdenkt, ask anything you want, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Take your Bible and hit the ground. Okay, nimm deine Bibel und schlag damit auf den Boden. Okay. Okay. That's it? Das war's. Did you hear what I said? Hast du gerade gehört, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn du Zeit mit mir verbringst, über meine Worte nachdenkst, dann werde ich alles tun, um was du mich bittest. Und jetzt schlag auf den Boden mit deiner Bibel. Yeah, all right, yeah. Anything I ask. Okay, ja, alles, worum ich bitte. All things work to the good. Alle Dinge wirken and zum I stand Guten. On the word. Und ich stehe auf dem Wort. Sense of expectancy. Ich brauche diesen Sinn von Erwartungshaltung. It has to affect my life. Und es muss mein Leben beeinflussen. We have not because we ask not. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. We don't, you think anything you want and I'll do it for you. Es heißt ja nicht, denk, was immer du magst und ich werde es für dich tun. He didn't say think, he said ask. Er hat aber nicht gesagt, denke einfach drüber nach, sondern er sagt, bitte darum. There's something going on in your mind, da ist etwas in deinen Gedanken und ich kann es sehen. Why don't you verbalize it and communicate with me? Warum sprichst du es nicht aus und erzählst es mir? There's such power in this, und da ist eine solche Kraft darin, to speak it. Etwas auszusprechen. I always purpose to speak forth my prayers. Und ich nehme ja immer vor, meine Gebete wirklich auch laut auszusprechen. I will be sitting in a meeting, ich sitze vielleicht in einem Meeting and I'll be thinking, God, we need help. Und ich denke mir, Gott, wir brauchen jetzt Hilfe. And then I will say it. Und dann spreche ich es aus. Lord Jesus, Herr Jesus, we need help. Wir brauchen Hilfe. Help us in this meeting, hilf uns bitte in diesem Meeting. And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? It's like it comes down in lightning bolts. Und es ist so, als ob wirklich Blitze vom Himmel kommen. You have not because you ask not. Wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Was werden wir als Gemeinde sein? I ask God almost every day. Und ich frage Gott diese Frage fast jeden Tag. I want to be a historical church. Und ich bitte Gott darum, dass wir eine historisch bedeutsame Gemeinde sind. I want to be a church that's like no other. Eine Gemeinde, die so wie keine andere ist. I want to be something unique. Etwas, das einzigartig ist. I don't want to be living for the praises of men. Ich möchte nicht für den Applaus von Menschen leben. I don't want to be protecting doctrines because if I don't protect them, somebody's gonna call me a heretic. Ich möchte nicht irgendwelche Lehrpunkte verteidigen, weil wenn ich das nicht mache, nennt mich irgendjemand einen Heretiker. I want to believe what's in the word. Ich möchte glauben, was im Wort steht. From the first page to the second page. Von der ersten Seite und der zweiten Seite bis zur letzten Seite. I want to live a daring life. Ich möchte ein mutiges Leben leben. I don't want to fear being laughed or mocked by somebody. Ich möchte nie die Angst haben, dass mich jemand auslacht oder verspottet. In the footsteps of my Savior. Denn ich möchte wirklich in diesen Fußstapfen meines Erlösers gehen. And I want to believe that by the time I die. Und glauben, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich sterben muss, dass ich irgendeine Art von Unterschied in dieser Welt gemacht habe. Und das ist auch die Gemeinde, die ich gerne hätte. Und ich werde es immer wieder aussprechen, bis ihr entweder damit übereinstimmt oder geht. It's like we can't walk together unless we agree. Also, es ist so wie zwei Menschen können nicht miteinander gehen, wenn sie nicht übereinkommen. You are the light of the world. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. That's impact. Und das bedeutet Einfluss haben. You are the salt of the earth. Ihr seid das Salz der Erde. That's impact. Das bedeutet Einfluss. The disciples turned the world upside down. Und die Jünger haben ihre Welt auf den Kopf gestellt. That's impact. Das war Einfluss. But nothing will happen. Aber nichts wird geschehen, unless we ask God. Wenn wir nicht Gott bitten. And don't underestimate yourself. Und unterschätzt euch selbst nicht. That, well, everybody else is asking. Also eure eigene Person, wie wichtig das ist, denn vielleicht denkt euch, naja, alle anderen bitten ja darum. Aber es ist das Gleiche wie bei einer Wahl. Naja, was ist meine Stimme schon? Ja? 260 Millionen Einwohner in Amerika, was macht meine Stimme aus? Ja, aber wenn jeder so denkt, deine Stimme ist ein Vorrecht. Und dein Gebet ist auch ein Vorrecht, das du hast. Und wenn wir vor dem Herrn stehen als Gemeinde und Gott sagt, gut gemacht, CEG, gut gemacht, man hat euch verlacht und verspottet. Manche haben gedacht, ihr seid verrückt. Aber schaut einmal die Frucht an, die ihr vorgebracht habt. Ihr seid auf meinem Wort gestanden. Ihr seid Risiken eingegangen. Und ihr habt ein aufregendes Leben geführt. Danke dafür. And then you as an individual step up before the Lord. Und dann trittst du als Einzelperson vor den And Herrn. The Lord says, you know what amazes me about you? Und dann sagt der Herr, weißt du, was mich wirklich erstaunt an dir? You were in this exciting church. Du warst in dieser ganz aufregenden Gemeinde. I mean, you guys made history down there. Und ihr habt wirklich Geschichte geschrieben da unten. But you personally were not a part of it. Aber du persönlich hast keinen Anteil you daran filled gehabt. The chair, du hast einen Sitzplatz ausgefüllt. Records, aber wenn ich mir hier so die Daten the anschaue, only thing I find is that you were applauding. Da sehe ich nur, dass du applaudiert hast. But I don't find any record of you praying or asking. Aber ich sehe nichts, dass du gebeten hättest like oder I appreciate you applauding, gebetet hättest. Aber es ist super, dass du geklatscht hast. Like your book is empty here. Aber dieses Buch ist irgendwie leer. I'm going to be judged as an individual. Denn ich werde als Einzelperson vor Gott What is our expectation? Was ist unsere Erwartung? When Jesus says to you, wenn Jesus zu dir spricht, you like that promise? Gefällt dir dieses Versprechen? All things will work to the good. Dass alle Dinge zum Everything. Guten wirken, alle Dinge For those who love me. Denen, die mich lieben. Who loves God? Wer liebt Gott? Those who spend time with God. die Zeit mit ihm verbringen. Take your Bible and hit the ground. Okay, dann nimm jetzt deine Bibel und schlag damit auf den Boden. How hard would you hit the ground? Wie fest würdest du auf den Boden schlagen? How excited would those promises make you? Was für eine Gefühlsstimmung würden dich diese Versprechen setzen? Our verbal response to the promises of God. Unsere ausgesprochene Antwort auf das, was Gott uns verspricht, is what makes or breaks our life. Ist das, was unser Leben eben ausmacht oder bricht. Amen. We've just started. Wir haben gerade erst angefangen. Das ist gerade erst der Anfang. Ich habe gestern erst dem Gerald Schmidt ein E-Mail geschickt. I said, Gerald, tell me exactly how many more days until my 80th birthday. Und ich sagte, Gerald, wie viele Tage habe ich noch, bis ich 80 bin? Because I'm counting down. Denn ich zähle jetzt echt die Tage runter. Every single day like it's a diamond. Jeden Tag zähle ich runter, als ob es ein Diamant wäre. And when I stand here when I'm 70, und wenn ich hier stehe und 70 bin, I'm gonna say, June 6th, 2008, I made a commitment. Dann sage ich, am 6. Juni 2008 habe ich ein Gelübde abgelegt. And I kept it. Und ich habe es gehalten. And look at all that God did. Und schau dir an, was Gott gemacht hat in der Zeit. Wisst ihr warum? Because he made a promise. Weil er ein Versprechen gemacht hat. And I didn't hit the ground three times. Und ich habe den Boden nicht dreimal geschlagen, sondern zehnmal. Because he said, if you spend time with me, denn er hat gesagt, wenn du Zeit mit mir verbringst and my word is in you, und mein Wort in dir bleibt, you ask anything you want, dann kannst du bitten, um was du willst. And my prayer is, und mein Gebet ist, I wanna be a historical church. Ich möchte gerne eine historisch bedeutsame I want Gemeinde this sein. Church to make a difference. Und ich möchte, dass diese Gemeinde einen Unterschied and macht. One last thought. Und ein letzter Gedanke noch. Nobody makes a difference that is average. Niemand macht einen Unterschied. Niemand, der durchschnittlich ist, macht einen Unterschied. Average has the same distance to zero as it does to 10. Durchschnitt hat den gleichen Abstand zu 0 wie zu 10. Average doesn't change anything. Der Durchschnitt verändert nichts. Amen. Let's pray. Lord Jesus. Herr Jesus. Father in heaven. Vater im Himmel. Holy Spirit. Heiliger Geist. Fill our hearts. Füll du unsere Herzen. Maybe there's somebody here today and you've never received the Holy Spirit. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier und du hast den Heiligen Geist noch nie angenommen. Have you ever received the Holy Spirit? Hast du ihn je für dich aufgenommen? Maybe you grew up in a Christian home. Vielleicht bist du in einem christlichen Elternhaus maybe aufgewachsen. You're sitting here today saying, I am a believer 35 years. Und vielleicht sagst du, ich glaube jetzt 35 Jahre lang schon. Okay, here's the question. Und hier ist die Frage. Did you ever ask God? Hast du Gott je gebeten for the Holy Spirit? Um den Heiligen Geist? It's a good question. Das ist eine gute Frage. Ask him today. Dann bitte ihn heute darum. Say, Father in heaven. Und sag, Vater im Himmel, fill me with your Holy Spirit. Füll du mich mit deinem Heiligen I've never Geist. Prayed this prayer. Ich habe das noch nie gebeten. I didn't think I had to. Ich habe nicht gewusst, dass ich das beten muss. Luke 11. Lukas Kapitel 11. My Father will give the Holy Spirit to anyone who asks. Mein Vater wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Speak those words out quietly to yourself. Sprich diese Worte einfach für dich leise aus. Father in heaven. Vater im Himmel. Based on your promise. Auf deinen Versprechen basierend. Give me the gift of the Holy Spirit. Gib mir die Gabe des Heiligen Geistes. Fill my life. Und füll mein Leben. Maybe there's somebody here who's never been saved, never received Jesus. Oder vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der Jesus noch nie angenommen hat. If you died today, where would you go? Wenn du heute sterben müsstest, wo würdest du hingehen? The Bible says that God so loved the world. Die Bibel sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, only son, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Only begotten son, that whoever would believe in him, seinen einzigen Sohn, dass jeder, der an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren geht, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Say these words today, if God's leading you. Sprich diese Worte aus, wenn Gott dich dazu führt. Father in heaven, Vater im Himmel, God in heaven, Gott im Himmel, be my father, sei du mein Vater, forgive my sin, vergib meine Sünde, and give me the gift of eternal life, und gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens. Take a moment and speak with God. Nimm dir diesen Augenblick und sprich mit Gott. Talk with him quietly. Und sprich leise mit ihm. Let's ask God for something now. Lasst uns Gott um etwas bitten. Wisdom in your marriage. vielleicht um Weisheit in deiner Ehe. Patience with a teenager. Oder Geduld mit einem Teenager. And speak it out. Und sprich's aus. Don't just think it, say it. Denk's nicht nur, sondern sag's. Say it quietly, that nobody hears it. Sag's leise, dann hört's auch keiner. Let's take a moment. Amen. Amen.